dieser frohe Lebenslauf wird bis in späte Jahre währen. Denn Gottes Güte hat kein Ziel, die schenkt dir viel, ja mehr als selbst das Herz kann.